Hip-Hop. Hip-Hop ist. Guten Tag, guten Abend, hallo und herzlichst willkommen. Mein Name ist Bartek Nikulemski. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Stuttgart und heiße in manchen Kreisen, also eigentlich nur an Stammtischen, Plan B. Und hi, mein Name ist Menkes und ich bin 26 Jahre alt. Bei mir war es so, ich war, nachdem ich Michael Jackson Fan, großer, großartiger und vielleicht der größte Michael Jackson Fan war, kam ich dann schnell in die Iron Maiden Nirvana Metallica Schiene. Und das war eigentlich alles gut und schön und toll. Und dann gab es im Musikunterricht in der Schule, und das war vielleicht 96, glaube ich, habe ich dann, sollte jeder in die Schule seine Lieblings-CD mitbringen und sein Lieblingslied dort zeigen. Und das ging eben von Schüler zu Schüler. Und ein Freund von mir hatte von Nas dabei If I Ruled the World. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist aber jetzt gut. Das ist aber richtig gut. Und dann habe ich wirklich angefangen, so, wow, so, damit habe ich angefangen. Mit Nas, das war einfach so mein erstes Ding, was ich überhaupt gehört habe. Und von da an habe ich angefangen, alles zu suchen selber. Es gab ja noch kein Internet, das ist ja auch noch wahnsinnig, wenn man jetzt zurückdenkt. Und man konnte nicht einfach, oh, das war Nas, jetzt gucke ich mal, wie sein Album klingt. Ich bin jeden Tag in Plattenläden gegangen, habe alle CDs angehört. Damals konnte ich mir noch nicht jede CD leisten und so, habe mir ganz viele CDs gekauft. Und habe angefangen, eben zu recherchieren und was kam davor. Dann kam ich schnell auf Tupac, war lange Zeit großer Tupac-Fan. Und wie gesagt, bin voll hängen geblieben auf diesem ganzen Hip-Hop-Ding und hab's geliebt, lieb's auch immer noch eigentlich, aber dazu kommen wir später. Und so wurde ich gefangen in diesen ganzen Sog, der da heißt Hip-Hop und vor allem amerikanischer Hip-Hop. Ich war fasziniert von dieser ganzen New York und da sitzen alle auf Treppen und die rappen und super, alles toll, wirklich so. Diese ganze Kultur hat mir voll gefallen. Dann habe ich schnell gemerkt, dass ich selber wenig sprühen kann, beziehungsweise gar nicht, einfach nichts, keinen Buchstaben. Ich kann vielleicht einen Kreis noch, den auch nur schlecht. Und habe dann irgendwann selber angefangen zu rappen, langsam. Aber es hat ganz lange gedauert, bis ich mich getraut habe, überhaupt jemandem zu sagen, außerhalb von meinem Zimmer, so, ich rap. Ich habe hier auch Texte in meinem Blog. Ich glaube, bei mir war das so mit 13 oder so. Und da habe ich unabhängig zwei Kassetten bekommen von so Kollegen von mir. Und das eine war Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back, was mich unfassbar fasziniert hat. Ich habe nicht verstanden, um was es da geht oder wie was wo, aber mir hat der Groove gefallen. Und das andere war Dr. Dre, The Chronic, was ich so eigentlich auch nur angehört habe, laut, um meine Eltern zu verärgern, glaube ich, weil da viele Schimpfwörter drin waren. Und dann habe ich so kurz darauf angefangen, mit einem Kollegen von mir zu rappen, und er hat auf Türkisch und ich auf Englisch gerappt, und man hat sich nicht verstanden, das war eigentlich komplett für den Arsch, aber wir hatten sehr viel Spaß. Dann ist so ein bisschen wieder eingeschlafen und dann habe ich eigentlich angefangen zu freestylen und war so irgendwie davon fasziniert, Reime zu finden, so sich so erste Gedanken zu machen und das Ganze zu Papier zu bringen und von der Sprache eigentlich so hauptsächlich. Das war so, war und ist so mein Hauptgrund eigentlich immer gewesen. Ich glaube, am Anfang adaptiert man einfach so. Man hört, okay, die machen das so. Ich bin 13, ich pubertiere, ich möchte genauso geil sein wie die, und ab dafür, so kopiere ich das einfach so gut ich kann. Wie gesagt, dann ist es schnell eingeschlafen, und gefreestylt habe ich auch auf Deutsch, weil ich auf Englisch wahrscheinlich noch schlechter gefreestylt hätte, als ich es auf Deutsch gemacht habe am Anfang. Also gefreestylt habe ich auch später, und aber auch nur kurz, weil es mir dann doch zu schnell ging, dieses Überlegen der Wörter. Ich will dann doch eher kurz drüber nachdenken. Und dann habe ich aber direkt geschrieben. Aber auf Englisch kam mir eigentlich nicht wirklich der Gedanke. Ich habe einmal kurz auf meinen geilen daheimen Mixtapes, die ich selber für mich kreiert habe, zwei kurze englische Parts gehabt, aber ich habe dann schnell gemerkt, nee, Deutsch ist so dann eher mein Ding. Ich war ganz kurz eigentlich nur drin, und dann bin ich zu jeder Freestyle-Session, zu jedem Battle, alles was es gab, bin ich hingefahren und wollte mitmischen. So. Also ich war nur unterwegs und hab das versucht. Und früher gab es ja immer noch diese Jams, hat man das genannt. Kennt man vielleicht heutzutage nicht mehr. Da haben sich kann so, man aber googeln. Ja, haben sich so alle möglichen getroffen. So. Man hat sich in einem Jugendhaus getroffen und hing dort einfach rum und hat irgendwelche komischen Sachen gemacht, gefreestylt, irgendwas, Graffiti gesprüht oder manche waren nur zum Kiffen da oder keine Ahnung. So. Und da gab es oft auch diese Freestyle-Battles oder so. Das gab es echt wöchentlich und da bin ich hausieren gegangen. So ähnlich war es bei mir auch. Ich hatte dann in Stuttgart, gab es jeden Mittwoch ein Treffen. Einfach eigentlich nur ein Treffen von Leuten, die eben entweder ihre Textbücher mitbringen und sich gegenseitig Texte nur vorrappen. Die Bühne war, glaube ich, auch offen. Man konnte auch auf die Bühne, musste aber nicht. Und da bin ich jeden Mittwoch hingegangen und habe da halt ganz langsam Leuten auch mal was vorgerappt. So hat es angefangen. Dann war man da und dann gab es einen Rap-Workshop, bei dem ich übrigens auch war. Der super war, weil am Ende von diesem Workshop gab es einen Auftritt. Und es war mein erster Auftritt quasi, so im Jugendhaus Mitte. Toll. Ja, das hat sogar Cody May gemacht, der jetzt auch bei Chimperator bei uns mit im Label ist. Der hat damals quasi, war kurz mein Rap-Workshop-Geber, Macher, wie auch immer. Das war super. Da gab es so Aufgaben wie, was weiß ich, man musste in 20 Minuten 8 Zeilen schreiben und so. Und jeder hat dann vorgerappt vor allen und so weiter und so fort. Super. Tolle Sache. Sollte man jetzt vielleicht auch mal irgendwann machen. Aber es geht, glaube ich, heutzutage nicht, weil über Internet und Dings macht alles, ist der ganze Geist leider tot. Euer Einstein des Größtes, wie auch immer. Was sagt man, was sagen die man Leute? Man klappert so ab und so. Ja, was so sagen denn die Leute? So? Ich sehe gerade das Leben vor mir, als wäre gerade ein Zug so kurz davor, mit mir in Verbindung zu treten. Ganz spontan mit, was auf jeden Fall dabei war, war mein New York-Besuch. Ich war 2,5 Wochen in New York und bin komplett wahnsinnig geworden und ausgeflippt. Ich habe bei einer Freundin gewohnt, die bei Def Jam gearbeitet hat. Quasi Jay-Z war einfach ihr Boss und da bin ich eh schon verrückt geworden. Ich durfte natürlich nicht rein ins Gebäude und so. aber sie hat mir jeden Tag irgendwelche CDs mitgebracht, ganz viele Sachen, die noch nicht drauf waren. Und hier und dies und das und überhaupt alles, das ganze Ding im... Ich war in Brooklyn einkaufen und dann, das war gerade die Zeit, bevor, wo Promo gemacht wurde für Kingdom Come von Jay-Z. Und dann war er bei diesem Hot 97-Sender und dann hieß es irgendwie um 14 Uhr Jay-Z Hot 97. Und ich war in Brooklyn und es war irgendwie kurz vor 14 Uhr und alle Typen rennen in die Läden rein, um zu hören. So, da lief einfach das Ding und alle wollten dieses Interview hören. Und ich bin in so einen Laden rein und ganz viele Leute und alle hören nur so auf jedes Wort, was er gesagt hat. Und das war unfassbar und ich bin auch ein großer Jay-Z-Fan und das war voll. Und dann haben die halt im Ding hier, Kingdom Come, das Lied einfach laufen lassen. Und es lief dann den ganzen Tag überall in ganz New York, in jedem Laden, den ganzen, nur. Das war zwar schon unfassbar. Die haben auf jedes Wort gehört, okay, was sagt der, okay, was war Stray Beats, okay. Auch wenn das Album dann nicht so groß war wie jetzt Ding, aber das war halt das für mich das Größte. Überhaupt Brooklyn und Ding und überhaupt. Ich bin wirklich bei jedem ausgeflippt, bei allen Sachen. Gelbes Taxi gesehen, komplett ausgeflippt. egal bei was, wirklich. Bei jedem Schwarzen ausgeflippt. Und da gab es viele in Brooklyn. Ich bin auch nicht wirklich auf den Nenner gekommen. Ich habe Konzerte abgeklappert, ich habe Dinge abgeklappert, die irgendwas, die einschneidend waren und irgendwas verändert haben oder sonst irgendwas. Das ist schwierig, da so diesen einen Moment rauszuholen. Einer war, das hat eigentlich gar nichts mehr mit Hip-Hop zu tun, fast. Wir haben mit Saul Williams, einem Künstler aus Amerika, haben wir so ein Rapcore für ein klassisches Stück irgendwie gebildet unter einem Komponisten aus der Schweiz und das wurde in Stuttgart aufgeführt. Und da hingen wir einfach 2-3 Tage mit Saul Williams rum und das fand ich sehr anschneidend. So. Das ist ein sehr cooler Typ gewesen und da haben wir sehr viel so... glaube ich, davon profitieren können. So, sonst klappere ich Konzerte ab. Ich habe mal so ein Konzert, da habe ich mit einer Liveband gespielt, in so einem Jugendhaus von einem Stadtteil von Stuttgart und das gibt es auch dort, wo sehr viel gewalttätige Jugendliche und so weiter und so fort sind. Und da war ich im Backstage und da waren eigentlich nur die übelsten Gangster-starken Typen so, die so nur auf Stress aus waren. Und ich glaube, ich war so ziemlich der einzige Deutsche dort. Wir waren mit einer Liveband dort, so mit Trompete, Schlagzeug, alle möglichen. Und dann haben die so gefreestylt und so und wollten uns, glaube ich, nur vorführen. So. Und ich so, ey, du, komm doch auch mal her. Und so. Und dann habe ich dort gefreestylt und danach waren alle still, haben mir abgechuckt und ich war der beste Freund von allen. Und das war auch so ein bisschen einschneidend, dass man so durch Fähigkeiten sich sowas erarbeiten kann, obwohl eigentlich so ganz, ganz große Vorurteile da sind. Das ist so ähnlich wie, was weiß ich, wenn man auf den Basketballplatz geht, aussieht wie ein Idiot. Und die sagen, hey, jetzt komm, spiel mit so. Und man die abzockt so und danach sagen die, okay, du kannst es gut und dafür respektiere ich dich so. Ja, war eine Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Ich glaube so Richtung Schweizer Raum. Und da haben wir nämlich wirklich mit einer Familie gegessen so. Wir waren auf Tour, Rheinfelden. Wir waren auf, vielen Dank nochmal an die Familie in Rheinfelden. Moser hieß die Familie. Es war unglaublich, weil wir davor so auf Tour, wir waren 9 Leute oder was weiß ich irgendwie und sind mit so einem Bus rumgefahren und sonst eigentlich so hauptsächlich Hotels und so. Und dann sind wir da einfach in ein Wohngebiet reingefahren, einfach auf Tour so, davor Konzerte gespielt, haben den Bus dort abgestellt und saßen wirklich am Esstisch mit dem Veranstalter, seinen Eltern und wir ganzen Jungs irgendwie. Und das war so merkwürdig, das war sehr herzlich, aber es war auch so merkwürdig, da zu sitzen und das so mitzubekommen und den Sohn quasi mit den Eltern diskutieren zu hören und so. Und man, ja, Mama. Man sitzt halt, das war wirklich, das war verrückt. Das war vielleicht das einschneidendste Hip-Hop-Erlebnis von Mackes und Plan B vielleicht. Man weiß es nicht. Für die Familie Moser. Ja. Ich hatte ein, was hatte ich für ein Lätzchen um? Tim und Struppi oder so? Mit Pumuckl? Pumuckl. Wieso hattest du ein Lätzchen um? Weil die Mutter mir das angeboten hat und ich hatte schon mein Auftritts-T-Shirt oder sowas an. Und ich wollte es nicht dreckig machen und ich hatte Pumuckl. Es gibt ein Foto davon, ich glaube bei MySpace oder so. Wirklich, Pumuckl. Das war verrückt. War super. Also ich glaube, diesen einen einschneidenden Moment und dann ging es immer weiter, gibt es bei uns nicht, weil wir auch immer so voranschreiten wollen. So. Wir wollen uns nicht langweilen, wir wollen nicht 100.000 Jahre dasselbe, was sich bewährt hat, machen, sondern irgendwie immer noch einen Schritt weitergehen so und irgendwas anderes ausprobieren. So. Deswegen gibt es eigentlich relativ viele einschneidende Sachen. Oder? Ja, was ich sagen wollte, was auch noch vielleicht einschneidend ist, war für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist noch so ziemlich aktuell, aber ich höre so seit einem halben Jahr oder so keinen Rap mehr. Es hat irgendwie da angefangen, als Leute zu mir kamen, ganz viele, und irgendwie gemeint haben, hey, also wir waren ja auf dem Beweis-Remix drauf, Mac ist und ich, und da habe ich eine Line und da sage ich eigentlich, die Line ist, alles klar, ich habe Lyrics von der Straße. So ziemlich das Einfachste, was man überhaupt sagen kann irgendwie. Also es ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal ein Zitat wert. Aber Leute kannst du mir und sagen, hey, das, boah, das ist die beste Line und die rappen nur noch die Line. Und da ist mir so irgendwie so, das ist dann schon die beste Line. Und dann wurde ich ganz traurig, oder was ist traurig? Ganz, weiß nicht, ich hab so, hä, was ist das? Und seit da höre ich eigentlich gar keinen Rap mehr. Ich weiß eben noch nicht, wie einschneidend das ist und was das bedeutet und was das ist. Aber es war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Deshalb will ich das hier auch mal. Aber das ist geil, wenn du wirklich keinen Hip-Hop mehr hörst und sagen kannst, hey, ja, das die haben meine Zeile zitiert, ich habe mich selber gehört, ja, und seitdem höre ich keinen Hip-Hop mehr. Ja. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Das, ja, soll hier bitte dokumentiert werden. Ja. Wurde es ja hiermit. Perfekt. Nein, ich mache ja weiterhin noch die Musik. Ich höre sie gerade nur nicht. Das ist einfach das einzige Ding so. Natürlich mache ich es noch weiterhin so. Vielleicht vergleichen wir das doch mal, nichts liegt näher auf der Hand, mit der katholischen Kirche. Oder vielleicht überhaupt mit Glauben und Kirche. So. Für mich ist der Begriff Hip-Hop wie eine Kirche, so, wo Leute hingehen können und beten. So. Und ich bin da nie gern hingegangen. Ich guck mal, ob ich die Wände noch bekomme. Weil ich immer so dachte, okay, meine Schädeldecke ist vielleicht Mauer genug schon nach außen und ich brauche da nicht noch irgendwelche Dächer, irgendwelche Kathedralen, in die ich mich reinsetze und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich gar nicht, was der Begriff Hip-Hop mir so bedeutet. Ich kann dir sagen, was meine Musik bedeutet und die hat viel damit zu tun, kommt daher und wird das auch nie leugnen und hat auch immer damit zu tun. So. Aber so in so Begrifflichkeiten so weiterzudenken, macht für mich keinen Sinn so. Also ich will mich es da nicht rein. Gott. Nee, ich will mich da nicht, ich will mich da nicht reinsetzen und sagen, okay, die Kirche bedeutet mir das, sondern Gott oder was drüber ist, ist so die Musik oder das Kreativsein und das bedeutet mir sehr viel so. Auch wenn man nicht jeden Sonntag zur Kirche geht, kann man auch trotzdem genau, an Gott glauben. Ja. Nee, für mich ist es genauso schwer, diese Frage zu beantworten. Also ganz ehrlich. Für mich ist seit einem halben Jahr alles vorbei in Richtung Hip-Hop. Ich weiß überhaupt nicht mehr die Entwicklung. Ich weiß gar nicht, was neu ist. Gar nicht. Keine Ahnung. Manchmal höre ich Flo Rida im Radio. Manchmal kommt... Ich lese immer noch, dass Detox irgendwann kommt. Ich habe keine Ahnung, wo Hip-Hop... Ich glaube, Hip-Hop... Oh, wo es hinläuft. Ich glaube, Detox kommt irgendwann raus. Und dann wird man weitergucken. Fertig. Auf der Kirche zu bleiben, man wartet ja auf das zweite Kommen von Jesus, was das Detox-Album ist. So. Ist ja echt so. Und bis das nicht rauskommt, wuseln die Leute. Die Leute wuseln gerade. Die Leute wuseln gerade so wie beim Turmbau zu Babel. Die wuseln gerade wieder und versuchen und wissen aber nicht genau. Aber wenn Detox kommt, werden alle in fremden Zungen sprechen. Vom Nebentisch kam gerade ein kurzes Mhm. Soll hier bitte auch vermerkt werden. Vielleicht ist das auch die Krankheit von Hip-Hop, dass man immer so auf das Große jetzt, auf wir warten auf irgendwas und Ding-Dang-Dong und niemand macht und alle warten so und alle kacken auch gern drüber ab so. Vielleicht macht man das nur in Deutschland, ich weiß nicht, ob das woanders auch ist. Aber so man kackt gern über das eigene Ding ab so, man sagt, das ist doch alles hier eigentlich voll kacke, anstatt es irgendwie nicht so kacke zu machen. Und kackt da gern rum und wartet auf irgendwas, was passiert. Und da ist Hip-Hop, glaube ich, gerade. Und wartet auf das zweite Kommen von Jesus. Um auf der katholischen Dings zu bleiben. Wir werden jetzt übrigens so ein Kirchen-Christen-Rap-Album rausbringen. Oh, das nächste Maxi Plan B-Album ist auf jeden Fall. Gospel und Plan B heißt es. Ja. Gospel und Plan B.